Gefährlich entgleist ist Einhard in seiner Darstellung eines Ereignisses, das nicht nur am Kaiserhofe, sondern im ganzen zivilisierten Abendlande bekannt sein musste. Die auf die Autorität des Papstes Zacharias hin erfolgte Erwählung Pippins zum fränkischen Könige. Einhard lässt den König Hilderich auf Befehl des Papstes Stephan abgesetzt, geschoren und ins Kloster geschickt werden. Dieses peinliche Versehen Einhards sucht man mit dem Hinweis zu entschuldigen und erklärlich zu machen, Papst Stephan habe die Wahl seinerseits bestätigt, deshalb der verzeihliche Irrtum und die Verwechslung des Verfassers. Wenn also sogar dem Zeitgenossen Karls des Großen diese dumme Verwechslung passieren konnte, so wird man sich nicht wundern, oder doch, dass einige Jahrhunderte später an der Kurie in Rom dieselbe Unsicherheit darüber herrschte, wer denn eigentlich, ob Zacharias oder Stephan, den letzten Merowingerkönig von der Königsbühne abgehen ließ. Ich lasse im Folgenden über diesen Punkt Schäffer Boyhorst reden. Im August 1076 gibt Gregor der Siebente, um seinen Schritt gegen Heinrich den Vierten zu rechtfertigen, dem Bischof von Metz zu bedenken, Cur Zacharias Papa Regem Francorum deposuerit. Gregor nennt also richtig den Zacharias. Ein Kardinal de Stedit, der Hofkanonist Gregors des Siebenten, welcher den Ausspruch Gregors übernahm, spricht nun irrtümlicherweise von Stephan als dem Papste, der den Hilderich abgesetzt hat. Ein anderer Kanonist, der im Auftrage Gregors arbeitete, Bonito, ging noch einen Schritt weiter. Er nannte nicht bloß Stephan anstatt Zacharias, sondern machte aus dem abgesetzten König einen Bruder Pippins. Offenbar ist man, ein Zeichen für das Interesse, welches die Frage erregte, an Einzelheiten irre geworden. Und als nun der Verfasser der Streitschrift De Unitate Ecclesiae Conservanda wieder Papst Gregor in die Schranken trat, nannte er Zacharias und Stephan. Wahrlich, man war in Rom, trotzdem Gregor der Siebente über den wahren Sachverhalt unterrichtet war, an Einzelheiten gewaltig irre geworden. Sehr gedankenlos zeigte sich auch der sogenannte Mönch von St. Gallen, der angeblich um 883 über die Taten Karls des Großen schrieb. Er lässt auf den Papst Stephan Leo folgen, hat also keine Ahnung, er, der Mönch, dass vor Leo 23 Jahre ein Papst Hadrian regiert hat. Irren ist menschlich, sagt entschuldigend und beschwichtigend die historische Forschung dazu. Wir ziehen die Summe so. Das dem Einhard zugeschriebene Büchlein über Karl den Großen ist unecht. Es weist derartig schwere Verstöße auf, dass ein am fränkischen Hofe Jahre hindurch lebender Gelehrter unmöglich sein Verfasser sein kann. Der schlagendste Beweis jedoch, dass die echte Quelle vernichtet wurde und die vorliegende Quelle ein verunglücktes Machwerk aus der Fälscherzentrale darstellt, wird durch die sogenannte Handschriftenüberlieferung der Vita Caroli Magni geliefert. Ich erinnere an die Ausführungen über diesen statistischen Punkt im 10. Kapitel des 2. Heftes. Der Zufall hat, wie wir sahen, nicht nur die Urschrift, sondern auch die drei Urabschriften spurlos verschwinden lassen. Wie sehr aber sich die Fälscher, die mit der Umschmelzung der Einhardschen Biografie beauftragt waren, den Kopf hinsichtlich der Datumsangaben in Karls Grabschrift zerbrochen haben, wie sie schließlich zur bewährten mehrfachen Buchführung greifen mussten, das erfahren wir durch die Untersuchungen Holger Eggers. In der Grabschrift Karls des Großen, Decesit Septuagenarius Anno Domini DCCC XIIII Indictione VII fehlt A.D. DCCC XIIII in einer Handschrift A5. Dom DCCC XIIII fehlt in der Handschrift BC1 und C1 hat Anno Indictionis Septimo. Die Jahreszahl allein fehlt in A2. Für Indictione VII haben die Handschriften B1 und B3 VI. Diese auffällige Verschiedenheit in den Datumsangaben kann Holger Egger nun nicht anders erklären als durch folgende Annahme. Einhards erstes Original und auch B hat also nur Anno in Diktione. Und in C war sicher die Jahreszahl noch nicht ausgefüllt. So auffällig das ist, da man doch nicht zweifelhaft sein kann, dass Einhard das Todesjahr des Kaisers bekannt war. Aber die Rechnung nach Inkarnationsjahren mochte auch einem Einhard noch nicht recht geläufig sein. Er gibt in der ganzen Vita kein solches Jahr an. Da haben wir ihn glücklich wieder, unseren allbekannten mittelalterlichen hochgebildeten Halbidioten. Auch Einhard zählt zu diesen Prachtexemplaren. Auch er verfiel in den magischen Dämmerzustand, sobald er Datumsangaben machen musste. Auch ein Einhard konnte nicht bis 50 zählen. Auch ein so großer Gelehrter wie Einhard stand wie ein kleines Kind ratlos da, wenn es sich um Datierungen handelte. Nicht einmal das Todesjahr seines Kaisers konnte er angeben, denn er ließ in seiner Urschrift eine Lücke. Wir wissen aber, was diese Lücke und die Zweideutigkeiten in den verschiedensten Datumsangaben der verschiedensten Handschriften zu bedeuten haben. Dass nämlich Einhards Werk in seiner heutigen Fassung ein Machwerk der großen Fälschungsaktion ist.